2. Und hier eine Meldung für die Besucher des Altstadtfests. In der Altstadt gibt es keine Parkplätze mehr. Bitte benutzen Sie zur Fahrt in die Altstadt U- oder S-Bahnen. Besucher mit dem Auto können ihren Wagen auch an der Körnerwiese parken und von dort mit dem Bus in die Altstadt fahren. Und hier eine Meldung für die Besucher des Altstadtfests. In der Altstadt gibt es keine Parkplätze mehr. Bitte benutzen Sie zur Fahrt in die Altstadt U- oder S-Bahnen. Besucher mit dem Auto können ihren Wagen auch an der Körnerwiese parken und von dort mit dem Bus in die Altstadt fahren.